Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats hier bei wrestling-infos.de. Chris und ich haben gesagt, Mann, stehen wir doch früh auf am Sonntag, Wetter ist gut, schnell die Show gucken, einen kleinen Podcast aufnehmen und dann in den schönen Wettersonntag starten. Das ist der Plan. Chris ist um 7 Uhr aufgestanden, ich um 6.30 Uhr. Die Show ist geguckt, jetzt ist es 10.07 Uhr. Wir wollen versuchen, die Show kurz zu reviewen, so roundabout 70 Minuten, würde ich sagen, könnten wir anplanen, um dann in das Wochenende zu starten. Wir hören uns dann ja, wenn alles glatt geht, schon wieder auch nicht zeitmäßig da Rekorde aufstellen. Chris und ich haben uns im Vorfeld von Backlash natürlich ausgesprochen, was die Show angeht. Wir haben ja auch eine Preview gemacht, aber wir haben uns jetzt im Nachgang zu dieser Show noch gar nicht unterhalten, nur kurz begrüßt. Wir wollen also on the fly die Show ohne irgendwelche großen Konzepte im Vorfeld besprechen. Und dazu heiße ich wie immer herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da Backlash so früh in den Kasten kriegen, aber umso besser. Ich habe ein paar Gedanken nach diesem Pay-Per-View. Und bevor wir loslegen, erstmal Gratulation an den HSV. Ich denke, da werden sehr viele glücklich sein, dass die wieder zurück sind. Und ja, mit diesen Worten können wir ja schon direkt in die Show reingehen. Ja, ich bin es tatsächlich auch. Also ich komme ja hier aus dem Norden und ich hatte irgendwie ab der Hälfte der Saison das Gefühl, diesmal wird das ziemlich easy klappen, denn sie waren in den letzten Jahren immer ganz weit oben, um dann einzubrechen. Und diesmal waren sie lange Zeit so solide dabei, ohne der absolute Superstar zu sein. Und dann dachte ich, okay, wer so solide performt, der wird am Ende aufsteigen. Und ich lag aus Versehen mal richtig, sonst liege ich ja immer falsch. Aber die Freude hier im Norden ist groß. Wir wollen aber ja weg vom Fußball. Sonst gibt es wieder Gebitsche, entweder von Leuten, die keine HSV-Fans sind, was, glaube ich, gefühlt fast alle sind, die nicht irgendwie hier aus der Ecke kommen. Denke ich mal, bist du geprägt, oder? Dass du da so eine gewisse HSV-Grundsympathie mitbringst. Ja, doch, die haben, ich habe da ein schwaches Herz. Die hatten ein paar coole Jahre mit Petric und Olic und deswegen bin ich da schon sehr happy. Also ich bin ja quasi irgendwo auch mit ihnen aufgewachsen. Ich habe lange Zeit die Bundesliga geschaut, noch auf DSF, glaube ich, ein paar Highlights und so weiter. Deswegen gute Zeiten irgendwie. Deswegen freue ich mich, dass sie wieder da sind. Ich habe gerade im Laden Petric habe ich schon vollkommen verdrängt, obwohl der 4 Jahre in Hamburg war, sehe ich gerade. Mm-hmm. Ja, und vorher ja auch Dortmund und danach dann Fulham, West Ham. Also faszinierend. Okay, wir wollen aber weg von und hat auch regelmäßig Tore gemacht. Also pro Saison beim HSV fast 10 Buden. Ja, ja. Also das ist schon eine Bank. Und ich sehe auch Nationalspieler auch 10 Jahre. Nie die erste Geige, aber immer dabei. Oh. Okay, aber weg vom Fußballinfos.de gehen zu Wrestlinginfos.de und da hatten wir ja die Payback-Show und sie ist jetzt vorbei. Ganz kurz mal mein Eindruck vorab. Ich sage das relativ oft, aber ich finde, bei dieser Show passt es mal wieder. Deswegen sage ich auch nur 1-2 Sätze dazu, dann bin ich auf Chris 1-2 Sätze gespannt und dann gehen wir die Show durch, um am Ende dann zu sehen, ob wir klarer sehen oder überhaupt nicht klarer sehen. Chris, für mich war diese Show jetzt, wo sie vorbei ist, ich krieg sie immer noch nicht so richtig gegriffen. Ich weiß nicht, ob ich sie eher gut fand, ob ich sie eher schlecht fand oder ob sie irgendwas dazwischen ist. Also ich kann nicht wirklich jubeln, ich kann aber auch nicht so richtig bitchen. Also ich fand sie eher okay. Was ist denn dein erster Eindruck? Also ganz ehrlich, wenn du mir diesen Pay-Per-View gibst, so vor 20 Jahren, bin ich wahrscheinlich unglaublich begeistert, weil ich finde, das war eine gute Pace. Es war vorweg, für mich gab es kein schlechtes Match. Allerdings, ich glaube, in der heutigen WWE-Zeit vermischt sich leider viel mit den Weeklies und den PLEs und auch irgendwie so diese Saturday Night's Main Event-Geschichte, wo man leider dann nicht wirklich differenzieren kann. Und deswegen, ich bin noch immer der Meinung, PLEs oder Pay-Per-Views müssen anders benotet werden, weil sie doch irgendwie so für sich stehen. Aber so, es ist halt, viele Matches siehst du so bei SmackDown und Monday Night Raw. Da tue ich mir halt ein bisschen, auch wie du schon gesagt hast, Schwieriges zu greifen. Deswegen Glaube ich, wird es hilfreich sein, wenn wir es Match für Match durchgehen, aber unterm Strich bleibe ich dabei. Das war von der Qualität her ein solider Pay-Per-View, auf jeden Fall. Ich finde, da hast du, glaube ich, auch schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Wrestlerisch war das absolut okay, stellenweise gut, sonst solide. Vom Booking her kann man über viele streiten, das machen wir natürlich gleich auch. Aber, und das ist der Punkt, es ist immer schwieriger, bis auf jetzt mal WrestleMania vielleicht, die Pay-Per-Views abzugrenzen von dem, was in den Weeklies passiert. Wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, es fließt wie aus einem Guss. Wenn man es negativ formulieren will, kann man sagen, es ist ein Einheitsbrei, wo nichts mehr wirklich heraussticht. Und auch da kann man wieder von zwei Seiten drauf gucken auf diesen Einheitsbrei. Wenn du natürlich wrestlerisch ein starkes Produkt hast und von der Inszenierung eigentlich jede Weekly auf Pay-Per-View-Niveau hast, wie willst du denn dann noch Superlative steigern? Irgendwann ist auch mal Schluss. Auch das kann man wieder negativ sehen, indem man sagt, meine Güte, ihr macht hier diesen Brei auf allerhöchstem Niveau, dann nagt ihr ja am, sägt ihr ja am eigenen Ast, wenn ihr euch dann selbst das Potenzial nehmt, bei Special Events nochmal einen draufzulegen. Also es ist so ein bisschen die Situation, wie man es macht, macht man es verkehrt oder aus wessen Perspektive du guckst. Wenn du aus Fanboy-Perspektive guckst, wirst du diesen Pay-Per-View, glaube ich, geliebt haben. Wenn du aus Smart-Mark-Perspektive rauf, war auch nicht viel zum Jubeln haben. Und wie so oft dürfte die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Und WWE sagt ja, wir gucken aus der Perspektive der Wrestling-Fans und dafür, oder man muss eigentlich fast schon sagen, nicht der Wrestling-Fans, sondern der WWE-Fans. Und vor dem Hintergrund wird man wohl sagen, Mission accomplished. Also das hat dann wohl funktioniert. Was wir aus der neutralen Wrestling-Fan-Perspektive dazu zu sagen haben, das wollen wir jetzt mal sukzessive durchgehen. Und auch da wird man über vieles diskutieren können, aber man wird wohl sagen können, für ein B- oder C-Pay-Per-View, ist immer die Frage, wo wollen wir Backlash einordnen, ist hier zumindest einiges passiert, über das man reden kann. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben insgesamt die 5 Matches gehabt. Also wir dachten schon, okay, als wir die Preview am Dienstag aufgenommen haben, da wird wohl nichts mehr dazukommen. Ist auch nicht. Man hat nebenbei ja auch schon die nächste Saturday Night's Main Event Ausgabe aufgebaut mit Jey Uso und unserem Internet-YouTuber Logan Paul. Also da tanzt man auf mehreren Hochzeiten, was Weeklies und Aufbau von speziellen Gib-mir-Geld-Events betrifft. Insofern musste man so ein bisschen gucken, was findet eigentlich wo statt. Und wir wollen natürlich logischerweise auf Backlash jetzt schauen. Und es ging los mit einem Opener, den man sehr, sehr gut als Opener, finde ich, tatsächlich hätte bringen können. Vielleicht war es sogar nahezu alternativlos, dieses Match als Opener zu bringen, weil es eben ein frischer Start ist, Popcorn-Wrestling mit sich bringt und wir wussten, da wird es relativ hoch hergehen. Wir sprechen hier von der United States Championship, das Fatal 4-Way-Match. Champion Jacob Fatu ging rein, musste verteidigen gegen LA Knight, Drew McIntyre und Damian Priest. Das Ganze gegen knappe 18 Minuten. Das ist so ungefähr das, was man sich für dieses Match so erhoffen konnte. Ich weiß nicht, Chris und ich haben gesagt, irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten sollte es sein. Jetzt waren wir quasi genau zwischen 15 und 20 Minuten. Da müssen wir zumindest dann sagen, okay, was die Matchzeit angeht, haben wir jetzt hier nicht so viel zu meckern. Viel besser hätten wir es eigentlich uns gar nicht im Vorfeld wünschen können. Und ja, also es war eigentlich über weite Strecken das, was ich mir erhofft habe. Vielleicht, das ist natürlich immer Ansatz, Geschmackssache und Ansichtssache, vielleicht war es ein bisschen zu professionell mit ein paar Pausen und zu sehr auf Spots, sag ich mal, ausgerichtet. Das, was so ein bisschen auf den Matchfluss vielleicht zu drücken scheint, aus der Perspektive mancher. Ich fand es aber tatsächlich nicht schlimm. Es war jetzt nicht, und das ist natürlich fies, wenn man den Vergleich bringt, es war jetzt nicht auf dem Level, das Triple Threat Match bei Tag 2 angeht, das nicht, aber es war, finde ich, wirklich eine starke Sache. Wenn ich jetzt hier mit Meltzer-Stern rangehen würde, irgendwo zwischen 3,5 und 4 Sternen wird das Ding rausgehen. Ich tippe mal, Dave wird tatsächlich 3 Viertel wird da irgendwie geben, vielleicht auch 4. Ich weiß gar nicht, wo ich da bin. Auf das, was nach dem Match passiert ist, würde ich gleich eingehen. Erstmal das Match als solches. Jacob Fatu verteidigt, in Bezug auf das, was danach passiert ist, dazu gleich mehr, wie gesagt, ziemlich sicher die richtige Entscheidung. Auch aufgrund der Tatsache, dass er gerade erst den Titel gewonnen hat, ziemlich sicher die richtige Entscheidung. Und ja, also ich fand es, wie gesagt, ziemlich gut. So ein bisschen der Spot war ein South of Heaven, genau, war ein South of Heaven, den Damian Priest da außerhalb des Rings durch zwei Tische gebracht hat gegen Drew, wobei beide dann ziemlich platt waren. Der war natürlich okay, der war auch so vorhersehbar. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Drew vielleicht mit dem Hinterkopf da den zweiten Tisch verpasst hat und auf den Beton aufgeknallt ist. Er hat ihn auf. Gibt es da schon News? Gibt es da irgendwie angeblich hat er ihn verfehlt und wird jetzt durchgecheckt. Also das sah auch scheiße aus, muss man sagen. Also ich habe wirklich Angst, oh fuck, der ging einen Tick zu weit beim zweiten Tisch. Drew hat sofort seinen Kopf gehalten. Gut, das macht er immer. Also das muss jetzt nichts bedeuten. Das ist der Standard-Move. Ich glaube, er hat auch noch die Hand so ein bisschen auf dem Hinterkopf beim Aufprall hinbekommen. Aber holy shit, das sah nicht gut aus. Und jetzt, wo Chris, ich habe noch keine News geguckt, deswegen danke Chris für die Info. Der zu Recht immer sehr, sehr vorsichtig. So, die beiden waren also raus und ich glaube, sie wären aber auch unabhängig davon sowieso raus gewesen, was das Finish des Matches angeht. Ja, und dann haben wir jetzt ein Match, das für mich, ich sag's mal so frech, tatsächlich ja, war auch wrestlerisch Match of the Night. Chris. Ja, ich gehe mit. Es wird ganz knapp für mich auch Match of the Night. Ich finde, die haben wirklich richtig gut performt. Ich würde auch sagen, es ist für mich auch besser als das Fatal 4-Way bei WrestleMania. Die Pace war unglaublich. Es gab auch eine ziemlich coole Sequenz, wo Fatu wieder komplett eskaliert ist. Der Mann macht Spaß. Die Titelverteidigung ist vollkommen richtig. Und wir haben jetzt natürlich das, was wir uns ja erwünscht haben und auch erhofft haben, so eine Fehde innerhalb der, ja, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Bloodline 3.0. Und das darauf freue ich mich. Und ich muss noch immer wieder eine Lanze brechen für Solo Sikoa. Ich habe ja den SmackDown-Bericht gemacht, hat leider wieder einen Pin fressen müssen, aber keine Ahnung, der Mann hat eine Ausstrahlung, also auch sein Outfit und wie er sich gibt. Da ist viel drin, aber er verliert leider viel zu oft, um langfristig, und darauf glaube ich geht es auch hinaus, ein würdiger Gegner zu werden für Jacob Fatu. Und da muss man ein bisschen drauf schauen, finde ich, wenn man das Match vielleicht sogar beim SummerSlam bringen möchte. Zum Match wirklich Chapeau an alle vier. Ich habe mir dann auch gedacht, also die Fans waren unglaublich gut drin. Klar, das erste Match des Abends ist immer so ein bisschen auch ein Vorteil, aber was ich auch gemerkt habe, LA Knight ist wirklich in jeder Stadt unglaublich over. Also der hat die Fans echt im Griff und das ist für WWE so ein perfekter Schachzug. Den kannst du echt immer wieder auf so eine Card bringen und die Fans werden richtig hinter ihm sein. Priest und McIntyre haben natürlich so ihre Fehde weitergeführt. Ich hoffe bei McIntyre, dass das wirklich, dass das nichts Schlimmes ist. Und ja, dann wird sich zeigen, ob die beiden ihre Fehde weiterführen. Und ja, eine neue Fehde wurde uns ja danach präsentiert. Wir haben da offenbar ein weiteres Mitglied, ein neues Mitglied. Ich bin tatsächlich gespannt, wie man das, also ich lasse die Katze mal aus dem Sack, Jeff Cobb, nicht wahr, ist da debütiert und hat eingegriffen. Fatu war da jetzt offenbar nicht eingeweiht, nicht so zufrieden damit. Bringt für mich natürlich jetzt so die Frage, okay, was wird aus Tama Tonga und Tonga Loa? Ist das jetzt irgendwie so ein neuer Versuch einer neuen Bloodline? Sind natürlich so Fragen, die WWE uns beantworten wird, aber ich würde sagen, ich bin intrigued, ich bin so interessiert daran. Ja, da hat mir der Chris jetzt tatsächlich die Butter vom Brot genommen und das gesagt, was nach dem Match schon passiert ist, besser gesagt, was das Matchende eingeleitet hat. Es waren ja, nachdem Drew und Damian sich mehr oder weniger gegenseitig da ausgenockt hatten, besser gesagt, nachdem South of Heaven gegen durch zwei Tische beide platt, mussten beide storyline-mäßig medizinisch versorgt werden und wohl auch jetzt im Real Life. Drew hat da vielleicht einen mitbekommen. Muss man abwarten, hoffen wir das Beste. So, und dann ging es darum, dass irgendwie jetzt Jacob und L.A. Knight das Match zu Ende bringen mussten. Es gab dann Hilfe. Eigentlich war Jacob ein bisschen angeschlagen. Solo, sag ich schon. L.A. Knight war kurz davor, das Match dann durch spektakuläre Moves zu beenden. Solo, immer will ich zu Solo, weil ich über ihn sprechen möchte. Jacob lag auf dem Announce Table und Solo konnte ihn wegziehen, bevor LA Knight eine intensive High-Risk-Aktion bringen konnte. So, das sah schon interessant aus. Cole an diesem Abend finde ich fürchterlich tatsächlich, also noch fürchterlicher als sonst, hat hier auch gesagt, jetzt hat also Solo Jacob gerettet. Und nicht nur, dass Solo da war und Jacob gerettet hat, auch ein anderer, neuer Mensch, trat auf und hat ebenfalls LA Knight angegriffen und Jacob gerettet. Es ist jemand, den viele von euch aus New Japan-Zeiten kennen, da so wirklich lange Jahre seine Sporen sich verdient. Jeff Cobb, lange gemunkelt, jetzt bei WWE debütiert, neuer Teil der Bloodline. Chris hat schon gesagt, Jacob war etwas irritiert, wusste nicht so richtig damit umzugehen, hat dann das Geschenk zwar angenommen, aber sich nicht wirklich bedankt und euphorisch begeisterte Team das aus. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte so gehofft, dass man da jetzt eine Bloodline, bei der Bloodline ein bisschen das neue Feuer entfacht und auch Jacob da ein bisschen drin lässt. Man geht von Anfang an jetzt den Weg, Jacob so ein bisschen zu separaten, also zu trennen von dem, was jetzt wohl wieder die Bloodline 3 dann werden könnte. Mal schauen. Das ist mir ein bisschen zu viel und auch ein bisschen zu uninspiriert, aber ich finde es gut, glaube ich, dass ich es gut finde, sagen wir es mal so. Denn auf der einen Seite ist es mir wieder too rushed, auf der anderen Seite ist jetzt wieder ein neues Mitglied bei der Bloodline. Viele sagen, das ist langsam ein bisschen fadenscheinig und abgenutzt. Ich finde es aber in Ordnung, wenn man da mal auch diesen Stable-Gedanken wieder etwas mehr pusht. Das ist mir alles zu gerusht, was das betrifft. Trotzdem wird es über lange Zeit wohl mit das Interessanteste sein, was wir bei den Weeklies bekommen. Chris hat schon gesagt, er wäre dabei. Er ist so ein bisschen intrigued, sagte er. Hätte Interesse, das weiter zu verfolgen. Ich auch. Aber er hat auch schon ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Solo verliert zu oft. Solo wird hier zwar irgendwie bei solchen Segmenten immer stark dargestellt, aber wie Chris auch schon sagte, die Nachhaltigkeit fehlt, dass man ihn wirklich als den Chef da anerkennt. Und wenn wir jetzt irgendwie Richtung SummerSlam irgendwas uns zurechtbucken wollen, dann könnte es ja fast eher Jacob gegen Jeff Cobb sein, als Jacob gegen Solo, Chris, oder? Also im Moment, wenn ich so zurückblicke an die Premiere von Raw bei Netflix, da gab es ja das Match zwischen Roman Reigns und Solo Sikoa und auch wenn Solo schon damals etwas am absteigenden Ufer war, war es trotzdem ein Match, das man logisch verkaufen konnte. Es war ein großes Match, es war ein gutes Match und Solo war auch verdient in diesem Match. Wenn du heute Roman Reigns gegen Solo Sikoa bringst, dann ist es ein Squash-Match für Roman. Und das ist unglaublich schade, weil du hast A, viel Zeit investiert und B, du hast dann einen Superstar, der für mich ein absolut großartiger Monster-Heel und auch Monster-Heel-Champion sein könnte. Also er bringt alles mit, so finde ich es persönlich. Und deswegen im Moment natürlich, Jeff Cobb kommt halt frisch hinein, hat natürlich den Vorteil, jemand, der so frisch reinkommt, wird natürlich auch gut dargestellt und ich denke, das wird man auch langfristig mit ihm machen. Und im Moment wäre dieses Match natürlich eines, was man besser verkaufen könnte, weil Solo jetzt, wenn du ihn jetzt gegen Jacob stellst, ist das eigentlich ein Mismatch, leider. Und das müsste man korrigieren und man hat noch die Zeit, es zu korrigieren, weil ich denke, mit ein paar Siegen, vielleicht auch mit Hilfe von Jeff Cobb, kannst du ihn auf jeden Fall auf den Weg bringen. Es ist halt so, dass ich viel Potenzial hier sehe. Also Tama Tonga würde ich da irgendwie vielleicht sogar auch noch involvieren, weil ich finde, der bringt auch noch etwas mit und da hätte man natürlich so die Chance für ein richtig cooles Stable. Aber man deutet da schon auch hin, dass man mit Jacob wohl auf den Babyface-Moment geht und er für sich dann steht und Solo quasi dann auf der anderen Seite, mit wie vielen Leuten auch immer. Also im Moment sind beide Paarungen, mit denen ich einverstanden wäre, weil ich irgendwo für mich persönlich so ein Solo-Sikoa-Fan Fandom mich erwischt hat, aber langfristig muss man da auf jeden Fall Korrekturen durchführen, weil sonst ist es auf jeden Fall ein Mismatch und wäre auch eine vertane Möglichkeit. Also wie gesagt, du hast es, glaube ich, vor ein paar Wochen richtig gut auch verkauft. Das wäre für die United States Championship wirklich mal eine tolle Sache, wenn du da innerhalb eines Stables da gescheite Booking-Entscheidungen triffst und auch, richtig gesagt von dir, das wird bei SmackDown wahrscheinlich eine der Storylines, die am interessantesten sein wird, weil einfach so viel drin ist und so viele Charaktere, die alle irgendwie so eine Aura haben. Also da muss man sagen, Jeff Cobb, da auch jetzt schon allein dieser Angriff, das war schon sehr, sehr wertvoll und birgt natürlich großartige Chancen. Und ich hoffe sehr, dass man das oder das Triple H das auch aufnimmt. Ja, ich tatsächlich auch. Und man kann jetzt natürlich dieses Argument, die Sache mit der Bloodline jetzt vielleicht 3.0, wird dann doch ein bisschen zu sehr verwässert. Das ist valide, da kann man jetzt nicht viel gegen sagen. Trotzdem finde ich es absolut richtig, dass man jetzt hier Jeff Cobb reingebracht hat und auch ins Bloodline-Storytelling. Denn das ist immer noch der Faktor für mich, um die Story um Solo und Jacob weiterzuerzählen. Das hält Solo relevant. Jacob kriegt einen ordentlichen Gegenpart. Und das ist jetzt besser als nichts. Natürlich ist ein gewisser Verwässerungsfaktor immer drin. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es ist für mich immer noch wohl mit das Beste, was WWE hier machen kann. Zumal Jeff Cobb auch ein starker Worker ist. Das sei hier dann auch bitte mal gesagt. Also wer New Japan mal ein bisschen verfolgt hat, der hat da beim G1 sich Sporen verdient. Das ist ein guter Mann. So, nächstes Match. Lyra Valkyria als Intercontinental Champion gegen Becky Lynch. Die Story ist kurz erzählt. Müssen wir auch gar nicht machen. Haben wir die letzten Wochen immer wieder gemacht. Bei WrestleMania gab es dann einen Tag-Team-Titelgewinn. Recht überraschend nach Beckys Comeback. Bei Raw After Mania wurde der Titel verloren, turnte. Und danach gab es so mehr oder weniger interessante bis langweilige Promoduelle. Teilweise sogar ziemlich schwach. Teilweise dann doch relativ interessant. So, nun kam das Match. Und im Vorfeld wussten wir jetzt nicht so genau, was man draus macht. Und man hat hier, finde ich, wirklich gesehen, dass man was versucht. Man versucht hier wirklich was mit Lyra Valkyria. Erstmal die Matchlänge. Es war mit 18 Minuten 45 Sekunden länger als das Fatal 4-Way-Match. Und das ist für ein Damen-Match, nicht nur bei der Weekly, sondern auch beim Pay-Per-View, das ist eine ordentliche Länge. Das kannst du auch so, was die Matchzeit angeht, bei WrestleMania auf die Karte ballern. So, dann ist die Frage, was machst du aus diesem Match? Und WWE hat hier wohl wirklich gesagt, passt auf, Mädels, geht raus und gebt so ziemlich mit das Beste, was ihr geben könnt. Wir geben euch jetzt das Spotlight und wir geben euch die Möglichkeit, hier euer Match zu bringen mit der Vorgabe, Lyra soll bitte irgendwie sehr stark overkommen und Becky soll nach Möglichkeit trotzdem cool aussehen. Und wir möchten hier ein richtig gutes Match haben. Das habe ich so irgendwie das Gefühl, war Backstage die Vorgabe, beziehungsweise Backstage die Intention, die WWE an dieses Match geknüpft hat, besser die Hoffnung, die sie mit diesem Match verbündet haben, oder anders gesagt, das Ziel, das WWE mit diesem Match verfolgt hat. Wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich sagen, sie haben es wohl eher geschafft als nicht geschafft. Warum sage ich, sie haben es nur eher geschafft als nicht geschafft? Weil man, finde ich, gerade bei Lyra so ein bisschen die Nervosität doch gemerkt hat, finde ich. Es waren jetzt keine krassen Botches drin, aber es wirkte doch sehr engagiert und ambitioniert. Lyra stand, also auch einchoreografiert, finde ich. Lyra stand sehr oft bei den Spots schon richtig, musste auf Becky teilweise warten. Manche Moves, so spektakulär sie dann auch aussahen, da hat man wirklich gemerkt, dass sie jetzt die Execution so und so delivern, also rüberbringen wollen. Und das wirkte eben nur stellenweise, nicht immer. Ne? Es wirkte stellenweise doch sehr, ich will nicht sagen forciert, aber indem ich es jetzt gerade gesagt habe, habe ich es ja nun mal gesagt. War ein bisschen forciert. Trotzdem war es, finde ich, ein wirklich gutes Match. Es hatte für mich ein paar Längen, gerade zu Beginn. Die Crowd war auch zu Beginn nicht wirklich drin. Gerade als Lyra dieses dreifache Surfboard gebracht hat, hatte ich das Gefühl, dass die Crowd beim dritten Mal nur wirklich kurz davor war zu sagen, es reicht jetzt, wir haben es jetzt gesehen. Und dieser Effekt, dass sie nochmal sich sukzessive da steigern von den Fanreaktionen, den habe ich da nicht wirklich wahrgenommen, im Gegenteil. Trotzdem waren sie nachher ganz gut drin. Auch so, dass sie aus, ich glaube, zweimal durfte sie aus dem Manhandle Slam auskicken. Vielleicht sogar dreimal, das weiß ich gar nicht. Also zweimal auf jeden Fall. Und da hat man es dann, finde ich, auch ganz gut gemacht. Auch das Matchende fand ich ganz gut. Das ist eigentlich nichts anderes war als ein Einroller, der hier das Match beendet hat. Auch Refbumps und so weiter war alles drin. Und Lyra wurde uns hier präsentiert als die, die eigentlich so ein bisschen der Underdog war, aber dann doch heldenhaft die Chance ergriffen hat. Ich meine, mindestens zweimal aus dem Manhandle Slam auskicken zu dürfen. Das ist ja auch schon was. Und die Fans haben es dann zunehmend auch gekauft. Auch dann diese heldenhafte Geste, sie kann es kaum noch bei Bewusstsein nach dem Sieg, schafft es aber gerade noch, den IC-Gürtel in die Höhe zu recken. Das hat sie zweimal gemacht, einmal im Ring, einmal am Apron. Die Halle hat so durch Höflichkeit und tatsächlich eher echter Respekt und stellenweise sehr, sehr selten, aber stellenweise vielleicht sogar echte Euphorie, das entsprechend quittiert. Und ich glaube, was aus diesem Match jetzt wirklich folgt, was es bewirkt, das kann man, glaube ich, erst im Nachgang in den nächsten Wochen wirklich erkennen. Ich glaube, es war das Match, das für WWE der Gradmesser ist, ob du mit Lyra hier auf das nächste Level gehen kannst oder nicht. Das war hier ihr Match. Also da muss man sagen, wenn du dieses Match hast und die Fans überzeugen kannst, dann kann es in den nächsten Wochen und Monaten auf das nächste Level gehen. Also die Chance hat WWE ihr gegeben. Das, glaube ich, wird man sagen müssen. Ob es wirklich zündet, das ist diese typische Eigendynamik, die man erst in den nächsten Shows so richtig sehen kann. Ich will es noch nicht komplett sagen. Wenn ich Tendenzen geben müsste, bleibe ich eher zurückhaltend bis überzeugt, dass das mit Lyra klappt. Ich will es aber nicht ausschließen. Auf jeden Fall war es die Chance. Und wenn man mich fragt, hat Lyra sie genutzt oder nicht, würde ich sagen, ja doch, sie hat es eher genutzt, als dass sie es nicht genutzt hat. Was sagst du? Ich bleibe noch immer bei meiner Meinung, dass es am Ende für sie nicht reichen wird. Ich glaube, es fehlt einfach das gewisse Etwas, wo man vielleicht einfach die nächste Stufe erreicht. Gleichzeitig muss ich sagen, ist das Match, wo ich mich mit dem Opener streite für Match of the Night. Also ich glaube, beide haben da auf jeden Fall eine Berechtigung. Was bei mir beim zweiten Match einfach fehlt, ist, ich glaube am Anfang, es hat lange gedauert, bis man drin war. Du hast auch diese Szene angesprochen, wo man es wirklich dann unnötig forciert hat. Ich weiß nicht, wie dieser Move sich nennt, hast den eh schon benannt. Ich glaube Surfboard heißt der tatsächlich. Surfboard, okay. Das war so forciert, da war es unangenehm. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, das hätte man als Opener bringen müssen. Aber man hat ja dann bei den Fans offenbar diesen Klick-Effekt generiert. Bei mir kam der nicht ganz, aber so ein halber Klick-Effekt kam, weil sie sich wirklich sehr gut gesteigert haben. Also ich glaube, das könnte ein Dave-Meltzer-Match werden. Und sie haben unglaublich hart gearbeitet. Und technisch war das grundsätzlich einwandfrei. Also das ist ein sauberes Match. Ein Match, das mir sehr gut auch gefallen hat. Also da möchte ich niemandem irgendwas wegnehmen. Auch für den Titel wahrscheinlich eine sehr gute Präsentation, eine gute Vorstellung. Also das sind sehr viele positive Sachen, die ich mitnehme. Allein bin ich mir irgendwo einfach nicht sicher, dass bei Lyra so die Ausstrahlung da ist, die Mimik, die Gestik, um da wirklich aufs nächste Level zu gehen. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da einfach dieses eine... ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, was die Four Horsewomen ausgemacht hat, auch ein bisschen, da wird es irgendwie sowas brauchen, ob es vielleicht dieser Bayley-Heel-Turn ist, weiß ich nicht, wird sich zeigen, aber so von alleine, glaube ich, wird das nicht, da bräuchte sich schon diesen berühmten Becky Lynch-Moment, der halt super selten kommt. Für Becky auch so für mich interessant, sie hat es jetzt am Gimmick nicht großartig verändert, aber sie ist halt Becky und Matches kann sie. Sie hat halt auch dieses Charisma und die Ausstrahlung, sie hat die Kickouts wunderbar verkauft, also war das hier rundum eine saubere Sache und offenbar wird man die Fehde auch weiterführen, das Ende hat das, glaube ich, auch so ein bisschen vorbereitet. Ich bin gespannt, wie man es macht, ob man Becky einmal den Titel gibt und dann kann Lyra ihn zurückholen, ist halt so die Frage, wie bringst du jemanden aufs nächste Level und auf diesem Niveau, was wir ja schon anfangs besprochen haben, wie kannst du dich irgendwie von der großen Masse an Talent und so ausreichender Matchqualität hervorheben, wo du sagst, okay, das ist jetzt mal jemand, den möchte ich auf jeder Card sehen. Ja? Wenn Lyra jetzt fehlt bei der nächsten Matchcard, wird es mir nicht wehtun. Das ist das Thema. Ja? Von daher bleibe ich mal bei dem Positiven. Das hier war auch, finde ich, so seit nach langer Zeit ein Singles-Match der Frauen, das entsprechend Zeit bekommen hat und auch wirklich technisch einwandfrei durchgeführt wurde. Also habe ich da auf jeden Fall viel mehr Positives zu nennen als eben das Negative. Das Negative ist nicht mal so negativ. Ich denke, nicht jeder wird da oben mitspielen und Lyra wird eine absolut saubere Midcard-Rolle spielen und sämtliche Titel gewinnen. Ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass sie sogar einmal einen dieser World Championships gewinnt, gar keine Frage. Nur, ich glaube nicht, dass man sie so in Erinnerung haben wird, wie zum Beispiel Becky Lynch oder Charlotte sogar oder Bayley oder Sasha Banks, wenn man jetzt die Four Horsewomen nimmt. Für mich sind Roxanne Perez und Julia übrigens von der Ausstrahlung her zwei Klassen über ihr anzusiedeln. Und da ist, glaube ich, das Thema, was sie töten wird. Das ist, ich weiß nicht, ob du das noch zurückgewinnen kannst. Vielleicht bin ich auch zu streng. Aber das ist im Moment einfach mein Instinkt. Und irgendwie hat der oftmals recht behalten. Also lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Denn zwischen den beiden, ich hätte jetzt kein Problem, wenn die beiden bei Raw ein Match haben oder bei Saturday Night's Main Event. Denn das wird auf jeden Fall einwandfrei, sauber, technisch und wird Spaß machen. Deswegen ist das grundsätzlich mal eine rundum positive Sache. Ja, was du gesagt hast, Charisma, das kannst du nicht trainieren. Das hast du oder du hast es nicht. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Lyra wird über diese Babyface-Kiste kommen, so was Bayley auch ausgemacht hat. Und irgendwann, ich hab Bayley nie gemocht als dieses Babyface. Aber das ist, viele haben Bayley geliebt als dieses Babyface. Ne? Also kann das funktionieren. Und da muss Lyra auch irgendwie über die Kiste kommen. Nur Bayley hat irgendwann geturnt zum Heel und dann war sie für mich in der besten Phase ihrer Karriere. Ich weiß nicht, wie Lyra als Heel funktioniert. Kann ich mir so gar nicht vorstellen im Moment, weil sie da auch irgendwie zu klein und knuddelig und nett rüberkommt. Aber weiß der Geier, vielleicht wird sie ja auch dann so eine richtige, hinterhältige, diese Zicke oder so ähnlich, muss man abwarten, dass sie es dann verkaufen kann. Im Moment, hast du sehr schön gesagt, ein Faktor, wenn du jetzt auf der nächsten Card eines Pay-Per-Views nicht Lyra Valkyrie hast, wirst du sie nicht vermissen. Sie läuft eventuell Gefahr, wenn sie zu oft raus ist, dass sie sogar nerven könnte. Also da müsste irgendwie, müsste was passieren mit ihr, wie ich schon gesagt habe. Und WWE hat jetzt, glaube ich, so eine kleine Rakete gezündet, ihr die Chance gegeben, dass da ein gewisser Klickfaktor kommt. Und das hast du, finde ich, auch super gesagt. So ein halber Klick könnte das hier gewesen sein, auch bei der Crowd. Inwiefern er weiterklickt, muss man mal sehen, was die Inszenierung in den Shows angeht. Ihre Promos sind nicht wirklich doll, muss man sagen. Also was ich da auch jetzt promomäßig mit Becky Lynch gesehen habe, das war teilweise nicht so gut. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. Match hast du gesagt, technisch einwandfrei. Ich weiß nicht, ob ich einwandfrei sagen würde. Ich würde sagen, technisch wirklich, wirklich gut. Aber stellenweise eben auf mich etwas zu choreografiert wirkend und deswegen nicht so ganz flowig, wie du das teilweise bei unseren Japanerinnen siehst, wenn die erstmal ins Rollen kommen. Das ist wie ein Guss. Oder bei WrestleMania, das war ein Guss. Da wirkte gar nichts irgendwie choreografiert. Das war hier stellenweise, finde ich, erkennbar. Aber trotzdem, was Aufbau und Matchgeschichte angeht, war das schon stark. Und die Execution nachher war auch wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass Meltzer hier vielleicht sogar 4 Sterne gibt. Ich weiß nicht, ob ich sie geben würde. 3/4 würde ich geben, aber ich würde über 4 auch mit keinem streiten wollen. Das war gut. Für mich hat es das aber nicht ganz erreicht. Aber vielleicht doch. Also ich struggle da so ein bisschen mit mir. Das ist tatsächlich. Was würdest du denn geben, Chris? Bei mir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Meltzer 4 gibt. Ich bin auch bei 3/3. Ich bin tatsächlich bei beiden Matches bei 3/3, ja. Aber der Mainer hat mir einfach noch ein Stückchen mehr Spaß gemacht, weil einfach viel mehr Popcorn-Wrestling noch dabei war. Und das ist, wer uns kennt, natürlich ein Riesenfaktor. Aber ich muss sagen, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden. Aber das waren für mich beides so matchtechnisch die Showstealer. Du meinst jetzt den Opener, meinst du, ne? Weil du hast Mainer gesagt eben. Deswegen war Ja, okay. Opener, genau. Alles klar. Ja, aber den Mainer sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Drittes Match. Dominic Mysterio gegen Penta. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen und jetzt Singles-Match wieder und es war eigentlich klar, Dominik muss das Ding gewinnen. Es war auch klar, er wird wohl mit Eingriff gewinnen. Die Frage war nur, wie. Anderes Szenario, er verliert, aufgrund von Balor. Man lässt es jetzt schon eskalieren. Das Match war nicht lang, um es mal so zu sagen. Es war also mehr als die Hälfte kürzer als das Damen-Match um die Intercontinental Championship. Und es war auch nicht darauf ausgelegt, hier von Anfang an ein wrestlerisches Match zu sein. Starker Move von Dominik mit seinem Suicide Dive und eingegrätschten DDT hinten ran. Das sah sehr fluffig aus. Von Penta auch sehr gut mitgemacht. Hat gut funktioniert. Und dann, also zwei Sachen dazu. Das Match könnt ihr euch angucken, könnt es auch lassen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie da die Hütte abreißt. Bei der Entrance, Stichwort Stables, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass es den Judgment Day gibt für Dominik und die Intercontinental Championship. Da dachte ich, okay, das Stable ist eigentlich, hat seinen Peak schon lange hinter sich, aber es hat immer noch die Daseinsberechtigung, auch mit Fistbump gegen Carlito, JD McDonagh und auch gegen Finn Balor, der die ganze Zeit über etwas reservierter drauf war, das ist nichts Neues. Aber ich dachte, gut, dass es diesen Judgment Day gerade für alle Beteiligten gibt. Und ich mag ja Stables. Bitte, bitte Stables konsequent booken, gut erzählen. Die können so viel ausmachen. Hier habe ich es wieder gemerkt. Und das Stable hatte auch am Ende des Matches eine große Relevanz. Auch hier Cole nicht zu ertragen. Carlito kam an den Ring. JD McDonagh und Balor wollten sich dann derweil um Penta kümmern. Nicht, dass sie ihn, also zuerst wollten sie ihn wohl verprügeln, aber Balor gab vor, eine großartige Idee zu haben und ist dann erstmal in die Timekeeper-Area gegangen und hat sich da einen Stuhl geholt. Cole in erbärmlichem Versuch, die Crowd und die Zuschauer am Fernseher zu worken, sagte, wie viel Zeit will sich Balor denn noch lassen? Also man versucht uns hier wirklich als geistigen Einzellern irgendwie doch jetzt aufs Auge zu drücken, dass Finn Balor offenbar hier so Two-Faced-mäßig unterwegs ist. Es ist alles nicht zu ertragen, was Cole hier wieder machen musste. Und dann hat der Ref das auch gesehen. Dann konnte der Stuhl auch nicht eingesetzt werden. Alle drei vom Judgment Day wurden medienwirksam vom Ring verbannt. Beim Diskutieren hat dann Penta das ausgenutzt und dann ein wunderschön, ja, ich weiß gar nicht, wie man diesen Move nennt, da Rolle vorwärts übers oberste Seil auf Carlito und JD McDonagh. Finn Balor war da schon gar nicht mehr zugegen. Der war irgendwie, ist er stiften gegangen, wurde auch von den Kommentatoren erwähnt und konnte dann tatsächlich am Ende aber doch noch heldenhaft eingreifen zugunsten von Dominik. Er war aber nicht der ausschlaggebende Faktor, denn El Grande Americano kam auch noch dazu, hat eine sehr dusselige Headbutt-Aktion gebracht. Also erstmal Headbutt eher ins Leere, um dann nochmal so nach oben dann dem guten Penta noch einen mitzugeben. Und das hat dann nachher auch den Ausschlag gegeben. Am Ende hat Dominik dann den Frog Splash noch ansetzen können und der quasi auf diese Weise final von Balor, aber in allererster Linie von El Grande Americano abgelenkte Penta, konnte so dann besiegt werden. Am Ende hat der Judgment Day gefeiert. Auch der etwas reserviert reinguckende Balor war A dabei, wurde auch von Dominik abgeklatscht. Ja, damit haben wir dann wohl eine Fehde, die wrestlerisch mich sehr begeistert. El Grande Americano gegen Penta. Penta hier quasi wieder Mittel zum Zweck. Aber meine Güte, sei es drum, vielleicht gewinnt er den Titel später. Das Match gegen El Grande Americano will ich aber mal sowas von sehen. Und der Judgment Day ist weiter mit sich selbst beschäftigt. Ich fand das ja, ich fand es völlig in Ordnung. Also ich fand es völlig in Ordnung, weil es eben B-Titel ist. Du hast den Judgment Day, der mit sich selbst rumtüdelt. Du hast El Grande Americano im Spiel. Es ging hier nicht um ein Match. Das war uns auch im Vorfeld irgendwie klar. Es ging um so ein bisschen Storytelling, dass du es weiterführst. Fand ich eigentlich völlig in Ordnung. Ja, also stimmige Zusammenfassung. Ich weiß nicht, Dominiks Jubel ist ein bisschen weniger geworden. Ich weiß nicht, ob St. Louis da einfach nicht mithalten kann mit den anderen Städten oder Orten. Aber grundsätzlich finde ich Penta ein bisschen zu oft, dass er quasi Pinfalls einsteckt. Hat ja bei Raw auch schon einen Pinfall eingesteckt gegen Dominik. Jetzt hier wieder, auch wenn das natürlich alles mit Eingriffe war, aber ich würde das ein bisschen zurückspulen oder zurückfahren. El Grande Americano gegen Penta, das ist auf jeden Fall ein Match, da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wann man es bringt. Hoffentlich nicht bei Saturday Night's Main Event, sondern auf einer anderen PLE-Card. Grundsätzlich für die Intercontinental Championship haben wir schon gesagt, ähnlich wie bei der US Championship, belasse sie so bei einem Stable. Und im Moment Judgment Day, auch schon alles gesagt, da werde ich dir nicht nachplappern, ist für viele Beteiligte ganz, ganz wichtig, dass es dieses Stable gibt. Eigentlich für alle, wenn ich jetzt so nachdenke, ist dieses Stable wichtig für alle Beteiligten. Ja, auch für Dom, bin ich bei dir. Ja. Weil, ich weiß nicht so, ich bin mir nicht sicher, wie Dominik weitermachen würde ohne Stable, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob er noch, ich kann mit mir selbst nicht vereinbaren, ob er ein guter Wrestler ist oder nicht, weil das, alle seine Matches sind ähnlich aufgebaut wie dieses. Genau, das war mein Gedanke. Ich glaube nämlich nicht, dass Dom ein richtig guter Wrestler ist. Ja, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass man das deswegen auch immer kaschiert. Also ich habe da jetzt, interessanterweise hat er mehr gewrestelt, als er mit seinem Vater noch unterwegs war. Und das sah das eigentlich ganz okay aus und ordentlich. Und du hast schon genannt, dieser Suicide Dive into DDT, das ist eine lässige und coole Sache. Ich glaube aber, da brauchst du natürlich auch einen entsprechenden Gegner, der das so nehmen kann. Also, kann ich tatsächlich nicht so greifen. Gleichzeitig finde ich es aber absolut in Ordnung, dass der Intercontinental-Titel bei ihm ist, denn er kommt natürlich über das Gimmick. Und das Gimmick verkauft im Moment wirklich sehr, sehr gut. Und mit dem Judgment Day ein totes Stable, klar. Aber wir haben schon gesagt, der Nutzen, der daraus resultiert, ist für Titel und für alle Beteiligten und gleichzeitig auch für uns eigentlich gar nicht so schlecht. Und deswegen, bevor ich da irgendwie eine tote Regentschaft habe, wie die von Shinsuke Nakamura zum Beispiel, ist das hier um einiges besser. Und wenn wir daraus, mein langfristig wird Balor turnen, okay, aber wenn wir zumindest daraus Penta gegen El Grande Americano bekommen, I'll take it. Das wird saftig, das wird gut, das wird wahrscheinlich großartig. Und am Ende, deswegen finde ich das ja auch positiv, auch wenn vielleicht das Match und ein Pinfall gegen Penta mich schon ein bisschen so stört. Ich will es einfach nur so noch reingemixt haben in diese Diskussion. Aber alles in allem bin ich hier auch wieder sehr, sehr happy. Ja, zwei Sachen dazu. Penta hat ja quasi jetzt gefühlt sich mit dem ganzen Judgment Day und El Grande Americano rumschlagen müssen. Das heißt, man verkauft das schon ganz gut. Aber du hast recht, Pin ist Pin. Ne? Am Ende ist er gepinnt worden. Und das wird für viele durchaus mehr als ein Wermutstropfen sein. Ein Aspekt noch zu Dominik. Jenseits der Tatsache, dass aus unserer beider Sicht der Judgment Day für ihn extrem wichtig ist, finde ich, bookt WWE ihn gerade absolut richtig. Denn Dominik ist immer noch der Dirty Dom. Er wird jetzt bejubelt, er zieht immer noch seinen Stiefel durch und WWE macht bis jetzt, Gott sei Dank, nicht den Fehler, sich beim Publikum jetzt anzubiedern und Dominik so ein bisschen Face-Sachen da reinzubringen, dass er mit dem Publikum abklatscht oder solche Geschichten. Das wäre wirklich dusselig, wenn WWE sich jetzt hier nach den Fanreaktionen richtet. Ich finde das immer großartig, wenn ein Charakter so bleibt, wie er ist und nicht irgendwie sich anbietet. Das war bei LA Knight ein Problem. Jacob macht es übrigens auch noch ganz gut, finde ich. Jacob geht da auch noch nicht so sehr drauf ein. Ich finde die Art, wie er ab und zu mal seinen Pseudotanz macht, das ist auch noch genau richtig, weil es eher noch so ins Match passt, weil es so sein Ding ist, weil es so seine Phase ist und seine Szene und er nicht irgendwie meint, vom Publikum deswegen Reaktionen zu ziehen. Das finde ich ganz wichtig, wenn die Worker quasi ihrem Gimmick und ihrem Stil treu bleiben und man nicht irgendwie auf Zuruf irgendein paar Schrottnuancen da einbaut, um face-mäßige Tendenzen zu bringen. Das, finde ich, macht man bei Dominik gerade immer noch sehr, sehr gut. Ich find ihn zum Beispiel auch einen der Besten, wenn es darum geht, sich irgendwie so zu verkaufen als dieser schleimige Heel. Genau. Weil er hat kein Go-Away-Heel-Ding und es ist auch nicht anbiedernd. Ich finde, er macht das genau richtig. Er ist so ein bisschen oldschool. Deswegen, ich möchte da gar nicht irgendwie so seine wrestlerische sein Talent so ein bisschen niedermachen. Er kommt über das Gimmick und er macht das für mich wirklich sehr, sehr gut. Also das möchte ich nochmal unterstreichen. Ja, du hast ein Wort gebracht, das mir in dem Zusammenhang, genau als du es ausgesprochen hast oder eine Hundertstelsekunde vorher, rede ich mir gerade ein, schaut es mir auch durch den Kopf, oldschool. Dominik ist oldschool. Er worked stellenweise oldschool, auch mit so einem mexikanischen Touch, immer so ein bisschen Eddie und so weiter. Und er verkauft sein Gimmick oldschool. Und das ist im Moment sehr erfrischend, finde ich, obwohl es alt ist, weil es so konsequent ist. Ne? Auch dieses im Match nach irgendeiner Aktion einfach mal so die Arme hochheben oder seine nicht vorhandenen Muskeln da anspannen, seine Bizepsmuskeln. Das ist so eine Standardgeste. Also wird auch in Mexiko, glaube ich, immer so schön beigebracht, irgendwie mit der Crowd schnell zu interagieren, so die Standard-Moves runterzumachen. Das konntest du bei den WWE-Spielen auch irgendwie so machen. Dann irgendwie, wenn du Heel bist, dann mit der Crowd, also bei Randy Orton, dann so während des Matches, dann drückst du irgendwie X oder so und dann macht er seine Bejubelt-mich-Geste und dann kannst du da auch Heat generieren. Genauso workt Dominik seine Matches. Und ich finde es genau, wie Chris sagte, richtig cool und oldschool. Yo, viertes Match. Hunter gegen Pat McAfee. Chris und ich haben gesagt, naja, mal gucken, was hier passiert in diesem Match. Also ein Squash wäre vielleicht Pay-Per-View-mäßig nicht gut. Du wirst McAfee wohl auch wegen seines Standings irgendwas geben. Du wirst Gunther allerdings auch nicht verlieren lassen. Also musst du mal gucken, wie du es versuchst zu inszenieren, dass Gunther A. dominant wird, aber B. Pat McAfee irgendwie doch so ein bisschen heldenhaft rüberkommt. Und genau das hat man uns versucht zu geben, finde ich. Also Gunther wirkte die meiste Zeit über wie jemand, der das Match komplett unter Kontrolle hat. Auch, da war ich echt überrascht, Pat McAfees Punt hat er ja fast no gesellt. Ist ja bei 1 ausgekickt nach diesem Punt-Kick, obwohl das ja McAfees große Waffe ist, die ja sonst nur Orton so ähnlich beherrscht. Klammer auf, er hat ihn auch nicht ins Ziel bringen können, diesmal Klammer zu. Und McAfee konnte ihn ins Ziel bringen, aber es hat nicht so richtig Wirkung gezeigt. Vieles von dem, was McAfee gebracht hat, hat zu Anfang nicht viel Wirkung gezeigt. Und es wirkte immer so, als ob Gunther so ein bisschen mit ihm spielt. Also das, was Chris und ich eigentlich sagten, so müsstest du dieses Match eigentlich auch erzählen, hat man gemacht. Spätestens hier war Cole für mich nicht mehr zu ertragen, was sein Rumgekreische da anging. Also, los, Pat, go, Pat. Und am Ende, als Pat dann angeschlagen war, oh, finish it, end it now. Was willst du beweisen, Gunther? Also, nicht zu ertragen. Irgendwann war der dusselige Cole dann auch, hat sich nicht entblödet und ist dann sogar zum Apron gegangen, hat da rumhantiert. Gunther sagte so, du reicht's mir, hat dann auch so ein bisschen mit Pat McAfee rumgetüdelt, sogar einen Move angesetzt. Das konnte allerdings hat mit Cole rumgetüdelt und wollte auch einen Move ansetzen. Das konnte McAfee aber dann mit einem interessanten Kick verhindern. Generell sahen McAfees Kicks gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn er, sag ich mal, die perfekte Mischung zwischen Athlet und Fußballgucker hatte, fand ich, was seine Figur angeht. Alles in allem aber doch deutlich eher athletisch als wasted. Und dann wurde es eben so inszeniert, dass Cole seinem guten Freund irgendwie beistehen wollte und McAfee seinem guten Freund Cole auch geholfen hat, als es dem an Kragen ging. Es gab sogar 1-2 Nearfalls im weiteren Verlauf, weil McAfee seine Heldaktion, seine Held-zweite Luft nutzen konnte und so dieses David Goliath, diese 0,0-Chance versucht hat, dann doch zu nutzen. Aber am Ende konnte Gunther auch aus diesen Sachen auskicken, hat McAfee zuerst outgechoked, der konnte aber nochmal zurückkommen. Allerdings war es dann damit auch relativ schnell vorbei. Gunther hat den Choke nochmal intensiver angesetzt, McAfee purzelte hin. Und es gab auch, das ist natürlich ganz wichtig für Pat, er hat nicht ausgetappt. Wo kommen wir denn da hin? Ein Pat McAfee tappt bitte nicht aus. Ich habe mal geguckt, wer noch nicht ausgetappt hat. Es sind einige, die ausgetappt haben. Reigns hat wohl noch nicht ausgetappt. Brock hat auch nicht ausgetappt, glaube ich. Also da kann man beim Internet gucken, wer alles nicht ausgetappt hat. Sogar Jim Duggan hat nicht ausgetappt, war für mich besonders wichtig. Also das ist ganz interessant, wer alles nicht ausgetappt hat. So, McAfee tappt natürlich auch nicht aus, sondern Referee Stoppage war dann am Ende das Ding. Und das war auch klar. Cole kümmert sich um Pat. Am Ende stehen sowohl Cole... Cole kümmert sich um Pat, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe. Am Ende stehen alle drei in der Mitte des Rings und Gunther, fand ich irgendwie gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, gibt so diese Art Respekt-Zoll-Geste. Die wirkte, kann man auch ein bisschen herabwertend interpretieren, aber sie wurde uns verkauft, meines Erachtens zu Recht, von Wade Barrett als eine Geste von zollendem Respekt, die Gunther Pat dann gegeben hat. Das heißt, man kann eigentlich sagen, also die Crowd hat übrigens gekauft. Von der ersten bis zur letzten Sekunde war die Crowd drin. Allein schon deswegen muss man sagen, das Ding hat funktioniert. Man kann natürlich sagen, ja, muss man Pat jetzt so viel mitgeben? Hätte es das unbedingt gebraucht? Aber an und für sich, Gunther geht jetzt hier ziemlich gestärkt hervor, denn er hatte das Match eigentlich immer unter Kontrolle, stand sich bestenfalls selbst mal im Weg, als er sich da um Cole gekümmert hat. Er konnte sogar einen, muss man sagen, Healing-Eingriff von Cole überwinden und das Match gewinnen. McAfee geht auch gestärkt raus, weil er ja heldenhaft seine 0%-Chance versucht hat zu nutzen und aus dieser David-gegen-Goliath-Stellung das Beste gemacht hat. Und Cole eigentlich auch, wenngleich er mich von vorne bis hinten eigentlich, pardon my French, angekotzt hat. Er war dann quasi der, der seinem Best Friend, wurde glaube ich sogar in der Kommentierungsanmoderation gesagt, seinem Best Friend Pat McAfee auch noch beigestanden hat. Ich verstehe wirklich jeden, der sagt, dieses Match war der allerletzte Dreck. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, das, was WWE hier vorhatte, das wird wohl aufgegangen sein, nämlich alle drei gehen raus. Wie man es erzählt und umgesetzt hat, darüber kann man streiten. Aber ich finde jetzt rein, was die Qualität der Leistung, die sowohl McAfee als auch Gunther abgegeben haben, gibt es gar nicht so viel zu meckern. Die haben es, finde ich, so, wie WWE es haben wollte, wirklich gut rübergebracht. Und dass Pat McAfee da irgendwie bei seinem Hüpf übers Seil noch ein bisschen hängen geblieben ist zu Beginn, komm, geschenkt. Das kann mal passieren. Ist jetzt nichts, was irgendwie wirklich schlimm ist. Und deswegen sage ich auch, wenn es mir nicht so wirklich gefallen hat, ich glaube, WWE, Chris, wird das, was sie erreichen wollten, werden sich Backstage sagen, ja, das haben wir geschafft. Respekt an alle Beteiligten. Und ich muss mich da tatsächlich, Cole mal ausgenommen, wobei auch da, das sollte er wohl so machen, ich muss mich wohl anschließen, Chris. Ich würde allen Beteiligten, jedenfalls den beiden im Ring, sagen, Leute, besser hättet ihr es kaum machen können. Ja, es ist irgendwo fast das, was wir erwartet haben. Vielleicht ein bisschen zu viel Michael Cole. Also generell, da, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich auch Pech gehabt. Ich glaube, Triple H hat ihn da ähnlich wie Vince ins Ohr geschrien. Es hat absolut gar keinen Sinn gemacht. So, ja, du schaffst es. Ja, okay, pin ihn bitte. Michael Cole war eine Katastrophe. Es hat nur genervt. Aber grundsätzlich, wenn ich nicht so unvoreingenommen wäre, ich glaube, wenn du so jemand bist, der die Magie von WWE noch nicht durchschaut hat, ja, dann ist das hier, glaube ich, echt ein fantastisches Match gewesen von der Match-Story her, weil sie es verdammt gut verkauft haben. Da kommt ein Kommentator und man hat uns das auch sehr gut verkauft. Ja, er ist ein Athlet, er hat auch eine sportliche Geschichte, aber lange schon hinter sich, und du hast da Gunther, lange Regentschaft, und deswegen wird das schwierig. Und ich finde, Gunther hat das wirklich fantastisch gemacht. Also seine Mimik war so gut wie schon lange nicht mehr, wie er so gelacht hat, gegrinst hat. Die No-Selling-Parts waren verdammt gut auch. Also wie er nichts davon quasi genommen hat. Und dann waren die Moves, die auch Pat McAfee genommen haben, fast alle super stiff. Also die Elbows dann gegen Ende, da hat man gemerkt, da hat Gunther aufgepasst. Aber Mann, die Chops, die Schläge, die Suplexen, das war unglaublich stiff. Deswegen war das vom Visual her richtig, richtig stark und hat das natürlich als Match-Story umso mehr unterstrichen. Ich hätte mir weniger Michael Cole gewünscht, aber so unter uns, dieser Nearfall, wo er das Bein festhält, die haben mich da bekommen tatsächlich. Also ja. Wenn ich jetzt nicht so ein Gunther-Fan wäre und auch sein Wiener Hintergrund, wäre ich so, holy shit, okay, krass. Ich glaube, da waren die Fans auch sehr gut drin. Also eigentlich musstest du es so machen. Deswegen war der Kickout dann umso überraschender, aber da habe ich natürlich umso mehr auch gefreut. Also das hat man eigentlich wirklich gut gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, sie kratzen für mich daran, an das, was wir auch wollten. Gunther geht für mich knapp auch gestärkt hervor. Also man muss halt schon sagen, es hat 15 Minuten gedauert, um einen Kommentator zu besiegen, und am Ende hat er sogar den Sleeper ungefähr 5 Minuten länger überstanden als Gunther selbst, ja, gegen Jey Uso. Das sind so Sachen, die muss man nicht hinterfragen, die hinterfragen wir, muss man halt nicht. Jetzt ist nur die Frage, wie gehst du weiter damit um, wer ist der erste Fädengegner und wie präsentierst du ihn? Wenn du ihn so präsentierst, weg von diesem Schnösel, sondern jemand, der von sich so überzeugt ist. Auch das No-Selling würde ich jetzt irgendwie so bei gewissen Parts so beibehalten. Er muss ein Monster werden und wieder zu alter Stärke zurückfinden. Also hat man hier schon mal die Segel gesetzt. Also muss ich sagen, von dem allerersten Moment, wo das irgendwie angedeutet wurde, wo ich richtig unzufrieden war, hat man das echt gut verkauft. Also da waren die Fans drin, ich war auch drin. Sie haben mich bekommen mit diesem Nearfall. Ein bisschen weniger Michael Cole und dann ist das rundum so einfach eine feine Sache. Co-Main Event, muss man sagen, hat auch gar nicht gestört, finde ich, auf der Card. Deswegen Chapeau. Das am Ende war ich ein bisschen indifferent, weil es für mich auch zu schnell war, dass McAfee da aufgestanden ist und gefühlt den Sleeper nicht gesellt hat. Aber irgendwo ein netter Moment auch. Also das kann man alles so machen. Und jetzt geht es eigentlich eh nur noch darum, wie WWE mit Gunther umgeht. Ja, es ist so diese Situation. Der Weltschwergewichts-Champion ist, glaube ich, ein bisschen gerade so gepachtet. Man wird sich jetzt so ein bisschen mit Jey Uso und Co. und Seth wahrscheinlich auseinandersetzen. Und er muss, glaube ich, auch nicht Weltschwergewichts-Champion jetzt werden. So eine Non-Title-Fehde, die brutal ist und ihn nochmal weiter in dieses Level zurückschießt, was er schon mal hatte, ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht sogar noch eine Pause jetzt interessant wäre für ihn. Aber so unter uns, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sehen wollen würde. Irgendwie so eine Fehde gegen Sheamus nochmal, einfach um stiff zu bleiben. Schwierig. Aber um bei diesem Pay-Per-View zu bleiben, ich denke, bis auf Nuancen ist es genau so, wie ich es auch gemacht hätte. Und wie gesagt, wenn du jemand bist, der die Magie von WWE noch nicht durchschaut hat, glaube ich, warst du hier gefesselt. Und ich glaube auch gefesselter als von anderen Matches. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute hier sogar gefesselter waren als beim Lyra Valkyrie gegen Becky Lynch Match. Und das ist für beide Seiten irgendwo so eine Aussage, die man auseinander analysieren könnte. Und ich glaube, das sagt einiges über Lyra und Becky aus und auch einiges über Pat McAfee und Gunther in dem Fall. Ah, da habe ich ein paar Aspekte, auf die ich tatsächlich gerne eingehen würde. Einmal hast du, das haben wir in der Preview auch gesagt und auch in den Wochen zuvor, ob Gunther eine Pause guttun würde. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich Gunther ein paar Wochen bis Monaten erstmal rausgenommen hätte aus den Shows. Erstmal, um ihn körperlich zu regenerieren und zweitens, um seinen Charakter wieder zu stärken. Das wäre wichtig gewesen. Jetzt ist er wieder 0, nix wieder da. Also er hat vielleicht irgendwie 1,5 Wochen Urlaub gemacht oder so. Das ist nicht so wirklich eine richtige Pause, die ihm jetzt wirklich die Regeneration in der Form geben könnte. Und auch den Fans nicht, was seinen Charakter angeht. Das Zweite ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den du angesprochen hast. Ja, das sind so Sachen, darüber kann man diskutieren, muss man nicht, dass jetzt McAfee länger im Sleeper ausgehalten hat als Gunther bei WrestleMania. Und ich sage doch, ich finde, das muss man sogar thematisieren. Denn, ich würde es anders sagen, das kann, muss aber nicht, ein Charakter kann das schädigen. Und das sind meistens Details, die etwas ausmachen. Und in der Tat, das war auch mein erster Gedanke. Wir reden hier über Gunther, der bei WrestleMania, und ich sag's nochmal, ohne Not in 0,x ausgetappt hat. Das kann seinen ganzen Charakter zerstören. Und wir wissen bisher auch noch nicht, ob er sich davon jemals wieder erholen wird. Das ist jetzt gerade so ein bisschen seine Redeem-Tour, die er macht. Und ob sie von Erfolg gekrönt sein wird, wissen wir nicht. Dieses Match gegen McAfee war auf dem Weg seiner Redeem-Tour wohl ein richtiger Puzzlestein. Chris hat schon gesagt, wir hätten es wohl auch nicht wirklich anders gebuckt. Auch die Tatsache, dass Cole hier eingegriffen hat. Das ist ja die Story, die man uns hier erzählt. Der eigentlich unbesiegbare Gunther spielt, fies wie er ist, mit Pat McAfee. Und sein bester Freund Cole erträgt das nicht und muss deswegen eigentlich illegal sogar eingreifen. Gunther gewinnt trotzdem. So kann man das erzählen, ist völlig in Ordnung. Allerdings, ob man das dann nochmal glaubwürdig hinbekommt, dass jemand ein kaltes, berechenbares Monster wird, unbesiegbar natürlich auch, der bei WrestleMania gegen Jey Uso nach 0,1 Sekunden ausgetappt hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also für mich ist das wirklich ein Thema. Das muss, finde ich, sogar im Hinterkopf sein und wird bei vielen auch im Hinterkopf sein. Und auch bei denen, die sich nicht daran erinnern, ist es vielleicht auch im Unterbewusstsein. Keine Ahnung, was da jetzt mit Gunther passiert. Wie man ihn jetzt aufbauen muss, das ist so ein richtig blöder Vergleich. Ich weiß gar nicht, ob er hier schon mal gefallen ist. Ich meine fast ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber er passt. Gunther muss man irgendwie so darstellen, die Älteren werden den Film kennen, Rocky IV, wie Ivan Drago in diesem Film. Also quasi so eine Maschine, die einfach nur funktioniert, die emotional auch gar nicht viel mitbringt, sondern eiskalt ist, aber irgendwie doch Sportsgeist in sich hat. Das hat man bei Gunther auch gemacht. So ein bisschen Respekt zollt er dann ja am Ende des Matches auch. Aber ansonsten ist er einfach eiskalt und macht sein Ding und ist sonst eher heelig als facig. Aber Gunther hat auch in der jetzigen Position, finde ich, irgendwie ein bisschen was vom Tweener, weil er einfach sein Ding macht, weil er gewinnen will und so Respekt bekommt. Das wird ein fieser Heel auch nicht machen. Also das ist vom Inszenieren her, sagte Chris auch, wie er im Match sich so teilweise verhalten und wie er reagiert hat auf bestimmte Aktionen, das ist schon so ein bisschen der alte Gunther. Nur er wird für mich ein Stück weit erstmal zumindest nicht mehr der alte Gunther sein, weil der alte Gunther hätte nicht nach 0,1 Sekunden ausgetappt gegen Jey Uso. Und das ist so der bittere Nachgeschmack, dass doch längere Haar in der Suppe, dass die Suppe vermiesen könnte. Nicht muss, aber könnte. Und die Gründe dafür hat Chris angesprochen. Also Pause wäre wichtig gewesen, ihn nicht gegen Jey so schnell austappen zu lassen, wäre wichtig gewesen. Und dann hätte man bei diesem Match, finde ich, auch nicht viel zu bemängeln gehabt, weil das ist wirklich der Gunther, wie wir ihn von früher kennen. Und da gibt es bookingtechnisch nicht viel zu sagen. So neugieriger wäre ich zu erfahren, warum man Gunther bei WrestleMania quasi schon vor dem Sleeper hat austappen lassen. Das will mir nicht in den Kopf, ohne Not. Yo, Main Event Zeit. John Cena gegen Randy Orton um die Undisputed WWE Championship. Von Cody Rhodes bisher nach wie vor nichts zu sehen und nichts zu hören. 27 Minuten und 50 Sekunden. Wir haben das gesagt, wir dürften hier wohl die halbe Stunde erwarten und sie ist auch gekommen. Was mich hier tatsächlich wirklich positiv überrascht hat, es ging relativ schnell in die, sag ich mal, Highspeed-Phase, also um die Finisher um die Ohren schmeißen, um spektakuläre Moves reinzubringen. Es ging relativ schnell in die Phase, wo die Finisher dann auch geklaut wurden. Ich glaube, Randy hat mindestens 2 AAs gebracht. Gut, dass sich Cena nicht am RKO versucht hat. Hat er, glaube ich, nicht, ne? Chris, ich überlege gerade, hat Cena ein RKO? Ich kann mich auf jeden Fall an keinen erinnern. Er hat quasi ihn angedeutet, aber nie wirklich probiert. Ja, besser ist es. Also das hätte ich auch sehen wollen von RKO. Da hätte Cena, glaube ich, also Randy macht den ja im Schlaf, aber ich glaube, den musst du ein paar Mal schon gemacht haben, damit er gut flutscht. Und so gut Randy den ja auch delivert, wer weiß, ob er ihn auch gut selbst nehmen kann. Auf jeden Fall hat Cena den AA zweimal gefressen und Orton den RKO keinmal. Punt-Kick wurde mehrmals angedeutet. Der AA ging einmal durch das Kommandatorenpult, das blieb heil, da musste dann Cena am Ende schon noch selbst dafür sorgen, dass es umpurzelte, als er da lang gekrochen ist, hat er da noch so irgendwie gegengedupscht gegen die eine Seite des Pults und dann krachte zumindest die eine Hälfte ein. Randy fand das alles doof, hat noch erstmal einen Stuhl aufgestellt, da ging dann der zweite AA durch, es gab ein paar Nearfalls, es gab da natürlich auch das Cover, ich glaube, wir haben, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Ref-Bumps gehabt. Ich habe sie nachher nicht gezählt, die waren natürlich auch drin. Und das Cover, das bis 100 gezählt wurde, da aber kein Ref da war, ging es nicht durch. Richtig peinlich, dann kamen 1000 Offizielle, leider war kein Ref dabei, als der Ref dann ausgelockt war. Insofern konnte dann natürlich keiner von den Offiziellen das Cover zählen. Randy Orton war ziemlich erbost und natürlich auch das war ein Feel-Good-Moment. Es wurden alle Offiziellen, also Nick Aldis, ich glaube, Jamie Noble war da, wurde auch ein RKO, also alle haben dann RKOs bekommen. Die sahen auch alle super gesellt aus, war richtig schön, die Halle ist steil gegangen. Aber am Ende hat all das nicht gereicht. John Cena wollte den Gürtel einsetzen, das konnte noch verhindert werden. Aber am Ende war es dann ein Low Blow und das hat dann das Finish eingeleitet. John Cena konnte dann auch doch den Titelgürtel einsetzen, nachdem er zunächst noch daran gehindert wurde. Und das war's. John Cena hat den Titel dann verteidigt. Das Match war eigentlich so, wie ich es mir im Vorfeld zusammen mit Chris, ich habe jetzt noch nicht gefragt, aber ich kann mir vorstellen, er hat es so ähnlich erwartet. Es war zumindest für mich das, was ich im Vorfeld so erwartet hatte. Und ich finde, sie haben es besser rübergebracht, als ich es befürchtet hatte. Denn ich dachte wirklich, wir würden von 27 Minuten 20 Minuten irgendwie Stare-Downs, Haltegriffe, Erholungsfasel und was auch immer bekommen. Aber sie haben wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt beim letzten Mal, wo wir, beim vermeintlich letzten Mal, wo wir gegeneinander antreten, müssen wir nochmal alles rausholen, was wir haben. Gut, der RKO von Cena kam leider nicht. Der Puntkick von Orton kam leider auch nicht. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles gehabt. Und vor allen Dingen, es wurde spektakulär erzählt. Dieses Match hättest du so auch bei WrestleMania, finde ich, bringen können. Und es wäre nicht abgestunken. Für mich war es tatsächlich eins der frischeren Matches der beiden. Und du hast das zwar in Bezug auf den Opener gesagt, das war ziemlich kurzweilig. Und ich fand es hier tatsächlich auch. Also es war eine Story, die sie uns erzählt haben. Und wir wussten alle, was passiert. So Dinner for One-mäßig. Man weiß, er wird jetzt gegen den Bärenkopf laufen. Und trotzdem lachen alle. Ich fand es wirklich, Chris, ich bin gespannt. Ich fand es besser, als ich es befürchtet hatte. Ja, irgendwie schade für die Zuhörer. Ja. Also ich dachte nämlich, dass ich so hier der bin, der sagt, also es ging überraschend flott tatsächlich. Also eines der besseren Matches auch von Cena in langer Zeit, finde ich. Also ich muss sagen, dieses Match hätte ich echt lieber gesehen bei Mania. Und ich fand es auch deutlich besser als sein Match gegen Cody. Ich glaube einfach, weil er sich auch wohler fühlt. Die beiden kennen sich und die beiden wirken einen Stil, der WWE dominiert hat zwischen 09 und ja so 12, 13. Bevor halt so diese ganze Garde ankam, Owens, Zayn, die halt das Level, glaube ich, einfach auf ein neues gehoben haben und dass jeder mitgehen musste. Ja, Rollins, Danielson Ambrose, auch, ne? Danielson, genau. Ich glaube, das ist halt so. Ich glaube, da fühlt er sich einfach wohler und so kann er dann noch eine halbe Stunde ein Match haben, das für mich in Ordnung war. Klar, es hat viele Ausreden und hilfreiche Aspekte. Die Crowd war komplett drin natürlich wegen Orton. One Final Time, die Nostalgie, die droge Nostalgie hat mitgespielt und man hat den Fans eigentlich das gegeben, was man sehen wollte. Ich glaube, Orton hat auch ein Audible gecallt, als der Tisch nicht zu Bruch ging, hat sich gedacht, okay, ich schenke denen nochmal einen richtig gebrochenen Tisch. Ich weiß nicht, außer es war wirklich dann geplant, aber ich denke, es war ein Audible und ein AKO-Festival. Grundsätzlich bin ich kein Fan von so vielen Eingriffen und R-Truth war super random. grundsätzlich war es für mich wichtig, dass es irgendwie so fließt und schnell vorbeigeht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich hier spulen muss. Und ich habe zu keinem Moment gespult. Also finde ich, haben die beiden hier einen wirklich coolen Main-Event abgeliefert und wie gesagt, ich fand den wirklich um einiges besser als den von WrestleMania, unabhängig von dem Travis Scott-Finish, einfach wrestlerisch. Ich denke auch, wenn wir dann Cena gegen Punk irgendwann bekommen, das wird ähnlich gut werden. Ich glaube, das ist einfach so ein Stil, da fühlt sich Cena wohl und das ist irgendwie so einfach diese Oldschool-Riege noch ein bisschen, auch wenn es nicht Oldschool ist. Es ist so Peak PG-Ära, was man einfach, wie du schon gesagt hast, wir können alle schon mit dem Finger drauf zeigen, was passieren wird. Ja. Auch der Aspekt hat mich nicht gestört. Es war für mich hier immer klar, dass Cena verteidigen wird. Aber ich glaube auch die Tatsache, dass wir hier mal einen Heel-Cena haben und Babyface-Orten in der Variante, auch die Fans, das hat alles einfach mitgeholfen. Deswegen muss man diese Aspekte auf jeden Fall erwähnen. Und ja, jetzt bekommen wir wohl Cena gegen R-Truth bei Saturday Night's Main Event. Orton gegen R-Truth. Orton gegen R-Truth, meinst du? Ja, warum? Cena, Truth hat auch Cena gerettet. Ja, also ich hab die Pressekonferenz gesehen. Ah, ich erzähl. Weiß nicht, ob ich, ja, okay. Da hat Cena, ja, hat er sich etwas mehr faciger gegeben. Dann kam R-Truth, hat gesagt, hey, Wahnsinn, ich bin so froh, dass du gewonnen hast, auch wenn die Leute sagen, dass du suckst und nicht wrestlen kannst. Und dann hat Cena in einen AA durch den Tisch dort verpasst. Deswegen glaube ich, dass wir da das Traummatch bekommen, das jeder sehen wollte, John Cena gegen R-Truth bei Saturday Night's Main Event. Aber egal, darüber werden wir schon sprechen. Wenn wir bei Backlash bleiben, ist halt so Cena gegen Orton, wie wir es alle gekannt haben und kennen. Und irgendwo haben sie, glaube ich, nochmal, also dieses Match, wenn man alle Cena und Orton-Matches hernimmt, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall im Mittelfeld einreihen. Locker. Also das war oberes Drittel, würde ich sagen sogar. Ja, das war irgendwo recht sauber. Schöne AKOs. Also man hat den Fans genau das gegeben, was sie sehen wollten. Und deswegen, ich war, wie gesagt, einfach auch mit mir selbst überrascht, dass ich hier, ich hatte keine Langeweile. Am Anfang, als die Orton Stomps kamen, war ich so, okay, damn, das könnte jetzt natürlich ein Thema werden. Aber es verging irgendwie schnell, keine Ahnung. Ich kann auch den Finger nicht genau drauf zeigen, aber ich denke mal, wenn man alles zusammennimmt, kann man es schön gut nachvollziehen. Ich glaube, was interessant ist ja auch, ich weiß nicht, ob alle auch so weit geschaut haben, ich weiß nicht, ob du so weit geschaut hast. Ich habe bis zum Ende geschaut, ja. Okay. Würde ich auch was zu sagen wollen. Mach du mal zuerst. Ich weiß, was du also sagst. Die Kameras gehen ja dann, also Black auf Air, und dann schalten sie wieder rein, nicht wahr? Genau. Und dann hat man Cena gesehen, hat eine Promo gehalten. Also Black auch nur für eine Sekunde ungefähr. Genau. Ne? Die Kommentatoren hört man auch gar nicht mehr. Es ist dann quasi off. Und er hat dann eine Promo gehalten, die war heelig, und dann irgendwie hat er sich anders verhalten. Und hat irgendwie, weiß nicht, es gab Thank You Cena Chance, keine Ahnung, ob das irgendwie reale Emotionen war. Also ich glaube, es war gewollt, dass er mit sich ringend inszeniert wird. Ganz sicher, ja. Ja, er ringt mit sich. Er hat den Titel angeschaut, und das war so, was man hineininterpretieren kann, so, oh Mann, war hier das Richtige? Ist das so, wie ich meine Karriere beenden möchte? Also, wir haben viel über diesen Heel-Turn gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Fass auch aufmachen, aber offenbar beginnt man langsam den Weg zurück. Er wird ja natürlich als Face dann bei seinem letzten Match zurücktreten, einfach um das Happy End zu bekommen. Und hier hat man dann gestartet damit. Fand ich irgendwo interessant, wie man das macht, dass man off geht. Das haben sie bei Mania ja auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange sie das schon machen, muss ich ehrlich zugeben. Nur, dass bei Mania nicht viel passiert ist. Aber hier war das, auf was ich hinaus will, es hat sich was Storyline-mäßig getan. Und ich finde interessant, dass sie das am Ende noch hineingefügt haben. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest. Nee, ich fand das wichtig, dass da jetzt, also hättest du es nicht gemacht, hätte ich es noch angesprochen. Deswegen okay. Vielen Dank. Cena hat ja wirklich heelig geworkt. Er hat dann auch, und kam diese Promo, wo er noch kurz zu den Fans gesprochen hat, kam, das war, glaube ich, bevor es ausgeblackt wurde, oder? Verdammt, gute Frage. Danach, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Ich glaube, danach. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Lass es danach gewesen sein. Wir lassen es so ein bisschen offen, weil wir beide uns nicht hundertprozentig sicher sind. Auf jeden Fall hat er da eigentlich nur gesagt, pass mal auf, dass, wenn ihr wissen wollt, wie der echte Champion, der echte Real, Last Real Champion, wie er immer sagt, aussieht, guckt hier, so sieht er nämlich aus. Und ich brauche ganz sicherlich euch nicht. Und das war's. So eine Standard-Heel-Sealer-Promo. Und dass er dann quasi aus dem Ring raus wollte, nochmal zurückgegangen ist, geguckt hat, das war so typisch Schauspieler-Cena-mäßig, um dann den Titel dann doch zu nehmen und zu schauen, innezuhalten, zu gucken. Man kann auch sagen, das ist ziemlich billig. Allerdings finde ich es ganz gut gemacht tatsächlich. Ich finde es interessant, weil es nicht, man deutet mehr an, als dass man irgendwas zeigt. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig in solchen Sachen. Cena macht es gut, und wie Chris schon sagte, es sind so die ersten Risse in der Mauer, die ersten Risse im Eisblock, dass man jetzt überlegt, okay, Cena wird irgendwann von den Fans wieder erreicht werden und dann so eine große Es-tut-mir-leid-Geschichte, dann wird er wieder Face und wird den Titel dann, was ich, gegen Cody oder sowas beim letzten Match verlieren oder gegen wen auch immer. Ja, Wirk in der Tat. Und dann wird Cody dann die Hand von Cena in den Himmel recken und Cena die von Cody, und dann werden sich viele aufregen, aber Cena wird dann gehen und alles ist schön. Also klar, dass Cena irgendwann wieder zurückturnt. Und ich meine, die Fans, ich habe so ein lustiges Schild habe ich da gesehen in der Crowd. We are awful people. Das habe ich 2-3 Mal gesehen. Ich musste so schmunzeln. Also, und ich meine, wir sind hier, wie gesagt, in St. Louis. Und in St. Louis gab es nachher, also Orton, was fand ich interessant, Orton war schnell weg. Ne? Der war dann nach dem Finish, man konnte das, ich hab eigentlich nur auf Orton und R-Truth geachtet nachher. Und man konnte so ein bisschen sehen, wie die sich da auf der Entrance-Rampe so. Also Orton habe ich gar nicht gesehen, aber R-Truth, wie er so Backstage gegangen ist. Und dass in dieser Crowd oder in dieser Stadt die Crowd, die wirklich bei der Entrance, die Entrance hat einem teilweise Gänsehaut über den Rücken laufen lassen von Orton, finde ich, dass in dieser Stadt, wo die Crowd sowas von auf Orton eingeschossen ist, dass Cena da auch trotz Heel-Gimmick in dieser Fade-Out-Perspektive trotzdem Thank-You-Cena-Chance bekommt. Nachdem er gerade einen Low-Blow gegen den absoluten Local-Hero gebracht hat. Das waren jetzt auch keine ohrenbetäubenden, aber sie waren deutlich vernehmbar. Thank-You-Cena-Chance. Das zeigt das, was ja auch jeder weiß, dass die Fans natürlich am Ende einen Feel-Good-Moment mit Cena haben wollen, weil sie ihn schon längst ins Herz geschlossen haben auf seiner Abschiedstour, also lange schon vorher, seit er eben selten da war und in Hollywood eine gewisse Marke geworden ist. Das ist klar, dass man irgendwo dahin geht, und ich finde es, wie Chris sagte, interessant und gut, wie man es da jetzt anteast, und das wird so weitergehen, und es wird so sein, dass man versucht, die Fans dazu zu bewegen, ihn zurückzuholen. Das ist ein bisschen manipulativ, klar, aber das will jeder und man macht es auch ganz gut, und das ist eine schöne Story nachher. Und am Ende, Chris sagte schon, der Cena-Run so seit dem Rumble doch eher mau. Wenn du es so machst wie jetzt, wird sich's am Ende, finde ich, echt gut ausgehen, oder? Ja, am Ende, ich glaube, was vielen nicht schmeckt, ist einfach, dass wir keine Antwort haben, warum und wieso die Rock-Geschichte, weil man das dann ein bisschen vergeigt hat. Ich glaube, das nervt uns alle. Wenn er einfach Heel geturnt wäre und dieser Heel-Run so ausschaut und er dann am Ende mit sich ringt und dann zum Face turnt, ist das so, weißt du was, das kriegt man in 90% der Hollywood-Filme. Es ist einfach, wie es ist, und das funktioniert und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das, warum ich persönlich pissig bin, ist einfach die Tatsache, dass man so bei Elimination Chamber sowas unfassbar Großartiges auf die Beine gestellt hat und am Ende kommt heraus, dass Rocky einfach sagt, ja, keine Ahnung, also wenn ich Zeit habe, komme ich, Final Boss ist erledigt und ich finde, Travis Scott hat eine bessere Figur gemacht, als ich es hätte je machen können. Das ist halt so, man, come on. Da würde ich kurz noch reingrätschen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht mit allem, was du gerade gesagt hast. Aber wenn du die Story, so wie sie jetzt läuft, weitererzählst, wird es zu Cena's Story. Dann nimmt sich Cena quasi seine Abschiedsgeschichte zurück, nachdem sie vorher ein Stück weit von The Rock als inszeniert galt und The Rock quasi alle hat hängen lassen. Auch Cena selbst, muss man sagen. Und jetzt, wo Rocky nicht da ist, holt sich Cena quasi diese Abschiedsgeschichte selbst wieder zurück. Ich weiß nicht, ob er mich gerade versteht. Doch, doch. Ja. Er muss ja quasi gegen Rocky irgendwie angehen. Und entweder, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du lässt Rocky irgendwann auftauchen, die ganze Geschichte mit Cena erklären und Cena turnt gegen Rocky, das ist eine Möglichkeit, oder du lässt Rocky komplett raus und lässt es dann nachher so dastehen, ist falsch, aber kriegst das Gefühl inszeniert, dass John Cena quasi sogar gegen den großen Schatten von Rocky ankämpft. Ja. Und sich dieses Abschiedstour-Segment selbst zurückholt. Du hast völlig recht. Was da gelaufen ist bei der Chamber und Richtung Mania, ist eine Frechheit gegenüber allen, auch gegenüber Cena. Aber vielleicht kann sich Cena ein Stück weit so emanzipieren, sodass am Ende nur The Rock der Bad Guy ist. Und das wäre vielleicht ein Weg für ihn, für John. Also ich muss sagen, ich habe jetzt kurz, als du gesprochen hast, war ich mir so, da wollte ich dazwischen grätschen und sagen, Rocky darf eigentlich gar nicht mehr auftreten in der Cena Farewell Tour. Aber dann hast du es weiter ausgeführt und dann war ich so, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, Rocky kommt und sagt, mein Mann, danke für deine Seele. Genau so. Ja, genau, du hast gute Arbeit geleistet und jetzt bitte gib mir diesen Titel übrigens, weil das ist zwar abgemacht. Genau so. Dann struggelt er und dann turnt er und es wird diesen Feel-Good-Moment mit Cody geben, die berühmte Fackelübergabe, die WWE sehr gern macht. Das wird nicht mein Fall sein, aber es ist am Ende dieses Universum in der WWE, wo das alles logisch ist und konsequent. Deswegen, so sehr ich irgendwie dazwischen grätschen wollte und sagen, Rocky darf nicht, weil ich lasse mich sicher nicht mehr darauf ein, am Ende ist es dann doch vielleicht das, was du machen musst, und dann wäre das irgendwie dann so eine geschlossene Sache, wo ich sage, ja, weißt was, I'll take it, alles Gute in Hollywood, Cena, danke für alles, und wir schauen, was Cody Rhodes mit seiner nächsten Regentschaft macht, ja. Ja, oder eben, wie du sagtest, das ist aber auch ein Szenario, das ich auch angedacht habe, Rocky kommt wirklich nicht mehr wieder, ne? Dass dann quasi Cena, klar, sich diese Geschichte zurückholt, Du kannst beides gut machen, du kannst auch beides voll gegen die Wand fahren. Das kann WWE ja beides wirklich großartig. Also schauen wir mal. Im Moment sieht es so aus, als ob sich Cena sein Momentum zurückholt. Und zwar selbst, ohne Rocky. Und das ist auch gar nicht schlecht. Und am Ende muss Rocky entweder zurückkommen und den Bad Guy spielen, oder Rocky taucht gar nicht mehr auf und Cena holt sich sein Momentum selbst zurück. Das müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ja, das war auf jeden Fall Backlash. Ich sehe schon, es ist schon gleich halb und ich muss um halb eigentlich schon wieder los. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder länger geredet, als wir das ursprünglich vorhatten. Jetzt haben wir schon wieder 1:20 fast rum, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Deswegen bekommt Chris jetzt die Abschiedsworte. Dann mache ich Schluss und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns dann am Donnerstag wieder. Chris. Ja, irgendwie habe ich geglaubt, wir haben ein gutes Tempo drin. Ich war mir dann schon, als wir beim Co-Main-Event waren, so, ja gut, eine Stunde 15. Haben wir ja eigentlich auch, trotzdem dauert es so lang. Ja, irre. Also, ja, aber schau, unterm Strich irgendwie so ein interessanter Pay-Per-View, weil grundsätzlich alles sauber war und solide, gute Matches. Ich bin echt gespannt, wie das so andere Leute empfinden. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß irgendwie noch mit dem Rest Wochenende. Keine Ahnung, wann der Podcast kommt. Auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Genießt das schöne Wetter und dann hören wir uns eh alles bald wieder. Also bis bald. Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank. Und jetzt, wo wir die Show besprochen haben, würde ich sie tatsächlich, setze ich für mich als gute Show herauskristallisiert tatsächlich, weil es wrestlerisch wenig zu meckern gab, bis gar nichts. Sie floss über weite Strecken gut. Auch der Main Event hat uns eins der wirklich besseren Cena gegen Orton Matches beschert, weil sie wirklich alles reingesteckt haben und das auch relativ früh. Und man kann ein bisschen spekulieren, wie es künftig weitergeht. Bloodline, Rocky, ist einiges drin. Und viel mehr kannst du vom B bis C Pay-Per-View eigentlich nicht erwarten. In dem Sinne sagen Chris und ich ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf euch am Donnerstag. Da nehmen wir auch auf. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht es gut. Tschüss. Ciao.